Da ich jene Nacht nicht dort bleiben konnte, fuhr ich weiter in Richtung Österreich zu dem Haus einer Freundin, die alleine im Salzburger Land lebte. Ich kam nach Mitternacht dort an und klopfte an die Tür ihres alten Landhauses. Nachdem sie sich vergewissert hatte, wer an der Tür war, trat sie in Begleitung ihres großen Hundes heraus. Sie machte einen nervösen, beinahe erschrockenen Eindruck. Sie ließ mich in die mittlere große Halle eintreten und machte Feuer im Kamin. Nachdem sie mir gegenüber Platz genommen hatte, begann sie, mir die außergewöhnlichste Geschichte zu erzählen, die sie gerade vor wenigen Stunden erlebt hatte, vielleicht zur selben Zeit, als ich durch die unterirdischen Gänge in Berchtesgaden spaziert war. Hier ihre Geschichte. Die Dämmerung hatte noch nicht begonnen, da war mir, als ob jemand an der Tür sei. Ich ging hin und öffnete. Vor mir stand eine seltsame Person, von großer Gestalt, bekleidet mit etwas Ähnlichem wie die Uniform der Templer, einem bis zu den Füßen reichenden Mantel und eine Tunika, den Kopf mit einer Art Helm bedeckt. Sie sah mich von vorn an, hatte aber keine Augen, nur zwei sehr große Augenhöhlen. Und damit schaute sie mich an. Mein Entsetzen war so groß, dass ich die Tür zuschlug und in das Innere des Hauses flüchtete. Der Hund hatte sich in einen Winkel verkrochen, wo er sich zitternd zusammengerollt hatte. Ich ging in mein Schlafzimmer, öffnete den alten Bauernschrank und schaute in den Spiegel. Hinter mir befand sich von neuem jenes Wesen, doch es hatte sich jetzt die Augen mit einer Binde bedeckt, womit es mir wohl zu verstehen geben wollte, dass es nicht seine Absicht war, mich zu erschrecken. Ich war aber weiterhin so entsetzt, so dass ich in die Wohnstube stürzte, dort das Radio auf höchste Lautstärke drehte und moderne Musik einstellte. Danach ist die sonderbare Person nicht wieder erschienen. Während ich ihr zuhörte, überkam mich eine große Traurigkeit. Ich fühlte, dass jenes Wesen mich gesucht hatte, weil es mir eine Botschaft überbringen wollte. Die Botschaft hätte lauten können: Sei ohne Sorge, die unterirdischen Gänge sind nicht zugemauert. Es gibt eine andere Art, sie bis zu Ende zu begehen. Eines Tages werde ich dich holen, um dich in die Welt einzuführen, wo dich unser Führer erwartet. Jedoch, es ist noch nicht so weit. Du musst noch viele wichtige Dinge auf der Erdoberfläche erledigen, bevor die Zerstörung der vierten Sonne beginnt. Habe Vertrauen, wir wissen schon von deiner Existenz. Erfülle deine Pflicht bis zum Ende, gib dein Leben, wenn es notwendig sein sollte. Dort unten in jener unterirdischen Welt sind vielleicht die Augen, die man an der Oberfläche braucht, nicht notwendig. Ich bat meine Freundin, mir doch die gesehene Gestalt zu zeichnen. Das tat sie auch und sandte mir das Bild nach Montagnola in die italienische Schweiz, wo ich in jenen Jahren lebte. Ich besitze es noch heute. Meine Freundin hat niemals Erlebnisse dieser Art gehabt und ich glaube nicht, dass sie sie jemals haben wird. Wenn ich mir manchmal ihre Zeichnung ansehe, kommt mir die Weise der Eskimos in den Sinn. Sie sind groß, sie sind furchtbar, die Wesen der unterirdischen Welt. Das Ende einer Welt. Die vierte Sonne, die des Wassers, kündigt ihr Ende seit Hunderten von Jahren an. Das unheilvolle 13. Jahrhundert sah die Zerstörung der Katharer und der Templer in Europa. Auch die der Atumarunas und der höheren Zivilisation von Tiahuanaco im südlichen Kontinent. Astrologisch gesehen finden sich diese Dramen vorgestaltet in der demiurgischen Atmung. Die Waisenführer der Arier können sie nicht verhindern. Nur die Helden, die Viras, könnten es, wenn sie ihren Kampf gewinnen und erreichen würden, herauszugehen, sich zu befreien, sich in Divyas zu verwandeln und in der Niederlage zu siegen. Dies geschieht alle 700 Jahre. 700 Jahre später werden sie wieder verlieren, sagte ich zu Ezra Pound. Thor Heyerdahl erzählt uns in seinem Buch über die amerikanischen Indianer im Pazifik von der Reise des Contiki Huiracocha von Ecuador bis Polynesien. Der weiße Gott hat sich vor der Zerstörung Tiahuanacos retten können und gelangte zur Osterinsel. Wir müssten jedoch verstehen, dass der Name Contiki und Huiracocha artgleich ist, von einem Weißen über die Jahrhunderte auf einen anderen Weißen übergehend und der ihnen von den Eingeborenen gegeben wurde, die Pizarro auch so nannten. Was ist mit Tiahuanaco geschehen? Wer hat ihr Imperium zerstört? Die von de Mailleu zusammengetragenen Überlieferungen besagen, dass es ein araukanischer Häuptling von Chilimapu, Chilhi oder Chile aus der Gegend von Coquimbo war, der Kari genannt wurde. Seltsamer Name, der nichts mit dem Mapuche gemein hat und mehr dem Wikinger-Dänisch ähnelt. Wir müssen uns fragen, wie war es möglich, dass primitive wilde Indianer wie der der Peripherie des Imperiums des Südens ohne Waffen aus Metall, wie sie die Atumarunas, die in Verbindung mit den Templerkriegern und anderen Seefahrern des 13. Jahrhunderts standen, besaßen, in solch kurzer Zeit die Wikingerkönige der Sonneninsel des Titicacasees zerstören konnten und sie beinahe alle Frauen und Kinder niedermetzelten und vernichten konnten? Der Name Kari wurde unter den Indianern der bolivianischen Hochebene bis zum heutigen Tage gleichbedeutend mit bösartig gebraucht. Und laut Montesinos wendet man die Bezeichnung Unglück von schlecht, böse, ohne Ausnahme auf den Menschen von Chilhi an. Wir können uns nur von Annahmen leiten lassen, einige davon in psychischen Gewohnheiten begründet. Wenn Kari ein Pikunche-Häuptling gewesen ist, der Tiahuanaco überfallen und geplündert und die Bewohner enthauptet und vernichtet hat, so wiederholt sich das im chilenisch-peruanischen Krieg von 1879. Auch die Chilenen sind geplündert, in Lima eingefallen, haben geraubt und zerstört, sodass man noch heutzutage den Kindern in Peru damit droht, die Chilenen kommen, wenn sie artig sein sollen, so als ob dies die Bösewichter seien. Persönlich habe ich diese grausame, unbarmherzige, bösartige Neigung im Volk, beim Heer und bei der Polizei von Chile in entscheidenden Augenblicken beobachten können. Zuerst während der Ermordung der jungen Nazis im Jahre 1938, dann während des militärischen Aufstandes von 1973. Diese Eigenschaft kommt aus dem Mongolischen, den obskuren Vorfahren von den Sklaven von Atlantis. Etwas, das man gleichermaßen beim Slawen, dem Russen und Tataren findet, jedoch niemals in den deutschen Heeren feststellte. Der germanische Soldat ist hart, diszipliniert und mutig, aber niemals sadistisch und grausam. Er richtet sich nach einem Ehrenkodex. Die Grausamkeit ist typisch für die Gemischtrassigen, für die Mestizen mit gegensätzlichem Blut. Das Gefühl der Rassensünde, der Wunsch zur Selbstzerstörung, bricht in einer hemmungslosen Gewalt und zerstörerischen Sucht aus, nicht nur gegen Menschen, sondern auch gegen die Landschaft und alles Höhere und Schöne. Deswegen würde in Chile eine Rebellion der Lumpen, des Terrorismus und der Klassenkämpfe tragisch gefährlich enden, weil es keinen Gegensatz der Klassen, sondern der Rassen sein würde. Im Übrigen hat es niemals in der ganzen Welt einen Klassenkampf gegeben, sondern ausschließlich der Rassen. Zugunsten der Hypothese von der Zerstörung Tiahuanacos durch einen indianischen Häuptling aus Chile und seines Sieges über die weißen Nachkommen der alten Wikinger, Besitzer überlegener Waffen, könnten wir auch den titanischen Kampf der Araukaner gegen die Spanier anführen, die nicht nur Waffen aus Stahl besaßen, sondern auch Feuerwaffen und Pferde. Mit Lanzen und Pfeilen bekämpften sie während Jahrhunderten die erfahrensten und abgehärtetsten Truppen Spaniens. Es ist nicht leicht, eine Erklärung für das Geschehen in der fernen Vergangenheit von Tiahuanaco zu finden. Wenige Jahre später stellt eine Handvoll Inkas die Ordnung her und hält die Häuptlinge von der anderen Seite des Maule-Flusses in Schach. Der Inka Topa besiegt die mächtigen Michimalongo und Tongalongo und setzt seine Curacas oder Verwalter über sie ein. Die Inkas führen außerdem die Praxis des Mitimal ein. Das ist die Verlegung ganzer Volksstämme, eine Maßnahme, die auch Stalin in einem riesigen Ausmaß durchgeführt haben soll, indem er Nationalitäten aus dem Kaukasus nach Sibirien verpflanzte. Der Inka hat das Imperium damit beruhigt. Danach zog Huayna Capac die fremden Curacas zurück und ernannte Michi Malongo und Antalongo zu Curacas und setzte sie als Gouverneure von Chile ein.